ich hab außer dem das Glück für euch bestellt. Wir reichen uns die Hände und stimmen fröhlich ein. Liebes Wort zur rechten Zeit.